Hörverstehen Teil 3 Beispiel. Kostenlose Auskunft. Unsere Telefonnummer hat sich seit dem 1. Januar geändert. Sie erreichen uns jetzt unter der Nummer 34701.